Am 8. September 1941 begann die Belagerung von Leningrad, heute St. Petersburg. Nazi-Deutschland ließ 1 Million Zivilisten während der Blockade verhungern. Rund 500.000 sowjetische Soldaten sind im Kampf um die Stadt gefallen. Am 27. Januar 1944, also nach 872 Tagen, wurde Leningrad von der sowjetischen Armee befreit. Im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus wurde im Flandernbunker eine Ausstellung zur Blockade Leningrads eröffnet. Ihr Titel: Niemand wird vergessen und nichts wird vergessen. Der Verein Mahnmal Kilian zeigt diese Ausstellung in Kooperation mit der jüdischen Gemeinde Kiel und Region und der Muthesius Kunsthochschule. Roma Anastasia Nebel studiert dort und hat für die Ausstellung eine Raumklanginstallation entwickelt. Es ist ein rund 6 Meter langes und 1,5 Meter breites Holzgestell geworden. Der begehbare Tunnel ist mit schwarzem und lichtdurchlässigem Stoff verhüllt und von der Decke kommt der Sound, der die BesucherInnen in die Welt des Träumens mitnimmt. Roma Anastasia Nebel. Was ich vor allem spannend an Träumen finde, ist die Strukturlosigkeit, die Formlosigkeit und diese komplette Orientierungslosigkeit. Also, dass man oft irgendwo auf einmal ist und man weiß gar nicht, wo man dahergekommen ist und wo man hingeht und warum überhaupt. Die Installation und die Ausstellung sind im Flandernbunker untergebracht. Einst schützte er die Kieler Bevölkerung vor den Bomben. Heute ist er ein Antikriegsmahnmal. Die Atmosphäre sei einzigartig, sagt Roma. Ich kann das gar nicht so gut beschreiben, was ich fühle, wenn ich hier drin bin. Weil das irgendwie, das ist so ein Vergangenheitskomplex, den ich nicht fassen kann, weil ich keine Berührung damit habe. Ich hab keinen Krieg erlebt, ich habe keine Familienmitglieder, die Krieg erlebt haben, ich habe keine Großeltern, die mir irgendwie davon erzählen konnten. Und deswegen ist es für mich irgendwie eine ganz andere Herangehensweise an diesen Raum, weil ich den für mich alleine erforsche. In ihrer Raumklanginstallation verknüpft Roma die Orientierungs- und Strukturlosigkeit des Traums mit dem Trauma, mit Krieg, Terror, Angst und Unwissenheit, mit der Frage, wie es weitergeht. Zwölf Tracks, die insgesamt 26 Minuten gehen, erzählen das Wiedererleben eines traumatischen Ereignisses. Da geht es dann erstmal um diesen Normalzustand, der sich dann ganz langsam zu diesen Erinnerungsfetzen hinwenden, also zu den Erinnerungen des traumatischen Ereignisses, bis hin zur vollen Erinnerung. Das ist dann sozusagen der akustische Höhepunkt auch in dem Stück. Und dann zur Akzeptanz des traumatischen Ereignisses, also zu der Akzeptanz, okay, ich habe ein Trauma und ich muss lernen, das zu verarbeiten, weil es so sonst nicht weitergeht. Die Verarbeitung des Traumas steht also im Mittelpunkt der Installation und am Ende kommt der Neuanfang. Durch die dunklen und albtraumhaften Klänge gibt es einen engen Zusammenhang mit der Ausstellung zur Blockade von Leningrad und die BesucherInnen können das in der Rauminszenierung intensiv erfahren. Gleichzeitig habe sie aber keinen Soundtrack zur Ausstellung geschrieben, sagt Roma. Vielmehr gäbe es Überschneidungspunkte mit dem Raum und der Ausstellung im Flandernbunker. Der Sound, den sie geschaffen hat, verarbeitet aber sämtliche Arten von traumatischen Ereignissen. Deswegen soll er auch möglichst subtil bleiben und nicht sofort an Krieg erinnern. Tatsächlich habe ich ganz einfach damit angefangen, mit meinem Handy alles Mögliche aufzunehmen im Alltag. Also zum Beispiel Treppenlaufen habe ich viel aufgenommen, generelle Schritte, Stimmen, wenn ich mal unter Menschen war oder so Gläser klirren, also ganz, ganz normale Geräusche, die wir so vielleicht schon fast gar nicht mehr wahrnehmen, weil die so normal sind, die habe ich genommen und dann mit Hilfe des Programms habe ich dann einfach viel mit Verzerrung gespielt, mit Effekten, mit Überlagerungen. Fast 4 Monate hat sich Roma jetzt mit den Soundelementen auseinandergesetzt und dann mit dem schwarzen Körper zu einer Raumklanginstallation verbunden. Und je mehr sie sich die Töne angehört hat, desto mehr hat sie in die Soundelemente hineingefunden, die natürlich von allen BesucherInnen unterschiedlich empfunden werden. Für mich hat das alles irgendwie schon eine ganz andere Form und ein ganz anderes Gefühl als Menschen, die neu reingehen, als Menschen, die vielleicht Krieg auch miterlebt haben, die ein Trauma davongetragen haben, wie die sich fühlen würden, wenn sie diese Installation betreten in diesem kontextlichen Rahmen. Und das finde ich super spannend, dann auch mit Menschen darüber zu reden, wie sie das aufnehmen. Wenn Menschen kommen, sich das angucken, sich das anhören und vor allem auch die Ausstellung angucken, weil ich es unglaublich wichtig finde, dass diese Geschichte weitererzählt wird von Leningrad, die ich vorher auch nicht kannte. Die audiovisuelle Installation 872 Tage von Roma Nastasia Nebel ist bis zum 17. April im Flandernbunker in der Ausstellung zur Blockade Leningrads zu sehen. Die ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Studierende 3 €. Es gilt 2G.